Mit freiem Oberkörper und ausgebreiteten Armen stand ich auf der Dachterrasse. Seit Tagen kündigte dieser Hurricane sich an. Ich war das Warten leid. Komm endlich! Ich schrie. Schrie mit aller Kraft, um mir zu beweisen, dass ich überhaupt noch eine Stimme besaß. Vor 3 Tagen hatte ich mein Entlassungsgesuch unterschrieben. Endlich! Seitdem war kein Wort über meine Lippen gekommen. Verdammt nochmal! Seit langem hatte ich davon geträumt, den Polizeidienst zu quittieren. Dass ich nicht schon längst meinen Hut genommen hatte, lag sicher auch an Major Antonio Rangel, meinem Chef in den letzten 8 Jahren. Als sich letzten Freitag die Nachricht seiner Entlassung in der Kripo-Zentrale herumsprach, überlegte ich nicht zweimal. Ich reichte meine Kündigung ein. Sicherlich kein souveräner, triumphaler Abgang. Aber in 2 Tagen würde ich 36. Ich brauchte endlich Zeit zum Schreiben. Das Meer der Illusionen von Leonardo Padura. Aus dem kubanischen Spanisch von Hans-Joachim Hartstein. Bearbeitung Barbara Engelmann. Regie Thomas Leutzbach. Er fiel aufs Gesicht, als hätte man ihn zu Boden gestoßen. Noch bevor er den Schmerz spürte, nahm er den jahrtausendealten Gestank nach verfaultem Fisch wahr, den die fremde Erde verströmte. Hey, Konde! Mach die Tür auf, Mann! Konde! Manolo! Ach, hey, was machst du denn hier? Dich abholen. Ich bin nicht mehr bei der Polizei. Ja, das glaubst du. Unser neuer Chef will mit dir über dein Entlassungsgesuch reden. Sag ihm, ich kann heute nicht. Ich befinde mich in einer kreativen Phase. Keine Ausreden, hat er gesagt. Was will er machen, wenn ich nicht mitkomme? Ach Mensch, Conde, schmeiß doch nicht einfach alles weg. Du bist der beste Ermittler der Zentrale. Macht dich das kein bisschen stolz? Rauchen Sie, Teniente? Ich hatte einen Despoten erwartet. Doch dieser angenehme, höfliche Mensch warf meine vorgefasste Meinung völlig über den Haufen. Er entwaffnete mich mit einem Lächeln und einer Zigarette. Oh, danke, Coronel. Molina, Alberto Molina. Glauben Sie mir, es ist alles andere als leicht, die Nachfolger von Major Rangel anzutreten. Er kannte sich mit Ermittlungen in diesem Land aus wie kein Zweiter. Und Sie waren sein bester Mann, wirklich. Ihre Kündigung passt mir überhaupt nicht in den Kram. Ich habe mir Hören Sie, Teniente, ich möchte Ihnen einen Vorschlag machen. Sie lösen einen Fall für mich und ich unterschreibe Ihr Gesuch. Coronel, ich denke, das nein, ist nicht nötig. Nein, ich will Sie nicht erpressen. Lassen Sie mich Ihnen den Fall zuerst erklären und dann sagen Sie ja oder nein. Gut. Also, Samstagnacht wurde die Leiche eines Mannes gefunden, eines Kubaners mit nordamerikanischem Pass. Er hat hier seine Familie besucht. Ich erfuhr, dass der Tote Miguel Forcade Mier hieß und in den 60er Jahren stellvertretender Leiter der Behörde für Enteignungen gewesen war. Als er sich 1978 auf dem Rückflug aus der Sowjetunion in Madrid absetzte, war er Vizedirektor im Ministerium für Wirtschaftsplanung und Außenhandel. Forcade ist am Donnerstagnachmittag alleine mit dem Auto seines Schwagers weggefahren, um eine Spritztour durch Havanna zu machen. Samstagnacht entdeckten Angler seine Leiche an der Playa del Chibo. Laut Gerichtsarzt war der Mann bereits tot, bevor man ihn ins Meer geworfen hat. Davon zeugt eine fatale Kopfwunde, ein Schädelbruch und Gehirnblutung. Der Schlag muss mit einem Baseballschläger oder sowas ausgeführt worden sein. Aber es gibt da noch ein brisantes Detail. Ihm wurden nämlich die Genitalien abgeschnitten. Anscheinend mit einem nicht sehr scharfen Messer. Fängt die Geschichte an, Sie zu interessieren? Allerdings. Der Fall war mysteriös und zugleich politisch brisant. Ich hätte da eine Bitte, Coronel. Und, die wäre? Bevor ich meine Entscheidung treffe, möchte ich mit Major Rangel sprechen. Und als ich gehört habe, dass man dich gefeuert hat, habe ich meine Kündigung eingereicht. Ach, Mario. Ja. Und jetzt wollen die mich nur gehen lassen, wenn ich zuvor einen Fall löse. Übrigens einen höchst brisanten Fall. Ich akzeptiere aber nur, wenn du sagst, dass ich es machen soll. Also Mario, bitte, hör auf mit dem Schluss und erzähl schon. Wir waren uns schnell einig. Die Brutalität des Mordes hatte etwas von einem wütenden Racheakt, ausgeführt mit der Heftigkeit eines Tropensturms im Oktober. Bestimmt hatte Miguel Forcade für eine alte Schuld bezahlen müssen. Vielleicht aus seiner Zeit bei der Enteignungsbehörde, als die kubanische Bourgeoisie eilig das Land verlassen hatte und ihre Reichtümer im Namen des Volkes konfisziert worden waren. Und ich denke mir, das ist alles durch die Hände des staatlichen Enteigners gegangen. Ob Forcade wohl immer ein korrekter Treuhänder gewesen ist? Wohl eher nicht. Jene historisch zu verdammenden Güter waren sicher eine Versuchung, die die revolutionäre Ideologie eines Menschen korrumpieren konnte. Aber warum hat man ihn kastriert? Und wenn es bei all dem um nichts anderes als um Hörner und Eifersucht geht? Man ist immer gut beraten, wenn man sich nicht mit der Frau eines Typen einlässt, der anderen die Eier abschneidet, oder? Ich akzeptierte Molinas Deal. Danke, Tenente. Sie haben freie Hand. Mit der Auflage, dass Sie in 3 Tagen die Wahrheit herausfinden. Egal, wie die aussieht. Ach so, Manolo Palacios wird natürlich mit Ihnen an diesem Fall arbeiten. Was steht denn jetzt an, Conde? Hier wohnen die Eltern des Toten. Und hier wird sich wohl auch seine Frau aufhalten. Die hat ihn nämlich auf dieser Reise begleitet. Die Villa hatte schon mal bessere Zeiten gesehen. Aber der Garten war traumhaft. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Ich weiß, es ist ein schwieriger Moment, aber wir müssen Ihnen leider ein paar Fragen stellen. Wir sind daran interessiert, den Mord an Ihrem Mann so rasch wie möglich aufzuklären, Signora Forcade Alvarez. Ach ja? Sie war höchstens 30, blond, sehr blond, atemberaubend schön. Und in Gesellschaft eines Mannes. Adrian Riberon, ich bin ein Freund des Hauses. Miriam, sie braucht jetzt jemanden, dem sie vertrauen kann. Der, Mathilde. Ich blickte mich um. Das Haus war voll von antiken Möbeln und Kunstgegenständen. Miguels enteignende Vergangenheit hatte deutliche Spuren hinterlassen. Signora, vielleicht haben Sie ja irgendeine Vermutung, die uns zur Wahrheit führen könnte. Damit würden Sie meinem Kollegen hier und mir sehr helfen. Keinerlei Vermutung, Teniente. Du? Ja. Tatsache ist jedoch, dass Miguel hier in Kuba ermordet wurde und verstümmelt. Richtig. Und weil diese Tatsache nach einem Racheakt riecht, müssen wir mehr über die Vergangenheit Ihres Gatten wissen. Könnte es sein, dass sich jemand für etwas rächen wollte, das in Kuba passiert ist, bevor er das Land verlassen hat? Schwer zu sagen. Mein Mann ist ausschließlich nach Kuba zurückgekommen, weil sein Vater sehr krank ist. Miguel hat ihn sehr geliebt. Aber er hatte Angst, dass ihm bei seiner Rückkehr irgendwas passieren könnte. Er wusste nur zu gut, dass man ihn hier nicht vergessen hat. Und er hat ja recht behalten, oder? Ja. Signora, wen wollte Ihr Gatte an jenem Donnerstagnachmittag besuchen? Mein Institut löste die Behörde ab, in der Miguel damals arbeitete. Sie konfiszierte alles Eigentum von Wert. Gerardo Gomez de la Peña. Zu meiner Studienzeit hatte er als Superminister einmal in der Uni einen Vortrag gehalten über all das, was der sozialistische Fortschritt uns noch Gutes bringen würde. Sein spektakulärer Rausschmiss aus der Regierung hatte 1978 ein paar Wochen lang ziemlich Staub aufgewirbelt. Ihm wurde die gesamte Schuld für die voraussehbare Katastrophe angelastet. Immerhin, er bewohnte auch jetzt noch eine Villa, die sich sehen lassen konnte. Mein Blick fiel auf ein Gemälde an der Wohnzimmerwand. Nein, es ist nicht von Cézanne. Es ist ein Matisse aus seiner frühen Phase. Aber fast niemand kennt es. Und wo hängt das Original? Lachen Sie nicht, Teniente. Dies hier ist das Original. Und gehen Sie ruhig näher ran, meine Herren. Er vertraute mir die ganze Geschichte des Gemäldes an. Für $500 war es 1961 aus einer beschlagnahmten Villa in seinen Besitz gekommen. Zu dieser Zeit war Forcade stellvertretender Chef der Enteignungsbehörde und hatte von Kunst sehr wenig Ahnung. Jahre später forderte Gomez ihn als Mitarbeiter für sein Ministerium an. Und als Forcade Fahnenflucht beging, bedeutete das seinen Ruin. Ein Kopf musste rollen und keiner eignete sich besser dazu als meiner. Zu sehen, wie den Leuten beim Anblick des Matisse die Sprache wegbleibt, so wie Ihnen jetzt, das ist meine kleine persönliche Rache für die gesellschaftliche Ächtung. Warum ist Forcade am Donnerstag zu Ihnen gekommen, nach dem, was er Ihnen angetan hat? Miguel und ich sind trotz allem Freunde geblieben, soweit es die Situation erlaubte. Und jetzt wollte er sehen, wie es mir geht. Und sich entschuldigen. Er hat Ihnen nicht rein zufällig den Grund dafür genannt, warum er abgehauen ist. Ich habe ihn zwar nicht direkt gefragt, aber wir haben am Rande darüber gesprochen. Er habe das vorausgesehen, was 3 Jahre später passiert ist, und gewusst, dass die Entwicklungsprogramme nicht zum Erfolg führen würden. Naja, keine sonderlich überzeugende Erklärung, wenn Sie mich fragen. Sonst nichts? Er hat Ihnen nicht so am Rande erzählt, warum er nach Kuba zurückgekommen ist. Er hat erwähnt, dass sein Vater krank ist. Und als er Ihr Haus verlassen hat, hat er da gesagt, wohin er als nächstes fahren wollte? Einen Verwandten besuchen. Wen genau hat er nicht erwähnt. Nur, dass es sehr wichtig für ihn sei. Hat er das so gesagt? Ja, genau das hat er gesagt. Hat er auch erzählt, dass er Angst hatte, nach Kuba zurückzukommen? Ja, aber ich habe versucht, ihn zu beruhigen. Schließlich haben Tausende wie er das Land verlassen. Und soviel ich weiß, hat er nicht mal was mitgenommen. Was meinst du, Conde? Hat Gomez was mit Forcades Tod zu tun? Keine Ahnung. Wohl eher nein. Was meinst du? Was wäre, wenn Forcade zu ihm gefahren ist, um das Bild oder sonst was Wertvolles von ihm zurückzufordern? In dem Fall wäre der Alte wohl zu allem fähig, hm? Wir müssen jetzt unbedingt rauskriegen, mit wem Forcade sowas Wichtiges zu besprechen hatte. Falls es stimmt, was Gomez sagt. Vielleicht weiß Miriam ja mehr. Ach, Conde, spielst du mal wieder mit dem Feuer? Quatsch, fahr mich hin. Wissen Sie, was das Schrecklichste an Miguels Tod ist? Dass man ihn ins Meer geworfen hat. Das Meer war für ihn ein Trauma. Also nach der Beerdigung werde ich dieses Land schleunigst verlassen. Das heißt, falls Sie mich lassen. Ich sehe da keine Probleme. Ich habe hier nichts mehr verloren. Mein Bruder Fermin ist der Einzige, der mir noch wichtig ist. Und warum ist Ihnen Ihr Bruder so wichtig? Durch ihn habe ich Miguel kennengelernt. Sie waren Arbeitskollegen. Fermin war der Einzige, der mich nicht verurteilt hat, als ich Miguel nach Miami gefolgt bin. Außerdem war er der größte Pechvogel der Familie. Er war 10 Jahre im Gefängnis. Weswegen? Irgendwas mit Geld in der Firma. Veruntreuung. Sagen Sie, reden wir hier eigentlich über Miguel oder über Fermin? Na gut, dann reden wir über Adrian. Mit sanfter Gewalt gelang es mir rauszukriegen, dass Adrian Riberon mal ihr Verlobter war. Und dass sie noch immer sowas wie Freunde waren. Adrian. Er strahlt Ruhe aus und... Und erinnert mich an das, was ich einmal war. Mit 18 hatte sie den damals 40-jährigen Miguel geheiratet und war ihm dann nach Miami gefolgt, voller Neugier, in der Hoffnung auf ein Land wie Kuba vor 1959, mit einem Café an jeder Ecke, einer Musikbox in jeder Bar und der legendären Calle Ocho, Klein Havanna eben. Wir versuchten, uns ein neues Leben aufzubauen und fanden nichts weiter vor als die Nostalgie der Kubaner in Miami. Die Calle Ocho war in der Realität nur eine hässliche Straße ohne Leben und ohne Seele. Heute weiß ich nicht mehr, wo ich eigentlich sein will. Miami ist eine Illusion. Genau wie Kuba, das nie richtig existiert hat. Und wenn ich nach Miami zurückkomme, wird kein Miguel mehr da sein, der mir hilft, dieses unwirkliche Leben zu leben, zu dem er mich gezwungen hat. Manolo? Ja? Hör zu, keine Zwischenfragen, das ist meine einzige Münze. Morgen früh erledigst du gleich 2 Dinge. Erstens sollen die Leute von der Einwanderungsbehörde sich irgendwas ausdenken, um Miriam ein paar Tage lang nicht ausreisen zu lassen. Sie hat mir gerade ihr halbes Leben erzählt und ich will noch etwas mehr aus ihr rauskriegen. Es soll aber nicht so aussehen, als ob wir sie hier festhalten wollten, klar? Ich tue mein Bestes. Gut. Das zweite sind Informationen über Fermin Baudes, ihren Bruder. Nach dem, was Miriam erzählt hat, könnte er wissen, warum Forcade nach Kuba gekommen ist. Ich bin mir sicher, dass er irgendwas holen wollte und dass er wegen diesem etwas umgebracht wurde. Hast du mich verstanden? Also, Conny, du tust so, als wäre ich zurückgeblieben. Dann wiederhol's. Die Einwanderungsbehörde soll sich... War ein Scherz, Manolo. Bis morgen. Ja. Tag, Dünner. Gut, dass du kommst, du. Wieso? Brauchst du einen Bullen? Schlecht gelaunt, was? Ach, Dünner. Ich bin nur völlig kaputt, hab Hunger, muss weiter Polizist spielen und ich hab kein Glück bei den Frauen. Reicht das? Hey, Alter. Denk lieber dran, dass du übermorgen 36 wirst und wir was machen müssen. Wieso müssen? Prost, Prost. Ist dir nicht danach? Nee, ich weiß nicht. Also ich schon. Oder willst du Josefina enttäuschen? Sie hat schon alles für dein Festessen organisiert. Hör zu, ich habe mit den Jungs geredet. Die treten hier am Mittwoch vollzählig an. Ach du Scheiße. Andres, der Hasenzahn, sogar Mickey und der rote Candito. Klar? Es muss davon ausgegangen werden, dass die Sturmstärke gegen Abend zunimmt. Daher muss der Verlauf des meteorologischen Phänomens in den westlichen Provinzen der Insel aufmerksam beobachtet werden. Hab ich's doch gewusst, Mann. Was? Der scheiß Hurricane kommt direkt auf uns zu. Ach, unser Land hat schon ganz andere Sachen überstanden. Tag. Ah, Señor Bodés. Nehmen Sie doch Platz, bitte. Rolando Fermín Bodés Álvarez war 1979 wegen Unterschlagung, Bestechung und Urkundenfälschung zu 15 Jahren Gefängnis verurteilt worden. 10 hatte er abgesessen und war vor kurzem wegen guter Führung vorzeitig entlassen worden. Der eine kommt aus dem Knast, der andere kommt nach Kuba zurück. Sehr aufschlussreich. Ihrer Akte entnehme ich, dass Sie vor 3 Monaten aus dem Gefängnis entlassen worden sind. Was haben Sie da gemacht? Bodybuilding. Ich meine, was haben Sie dann gemacht? Ich verstehe Ihre Frage nicht. Ich äußerte meine Vermutung, dass der Mord etwas mit Forcades Vergangenheit zu tun haben könnte und dass er möglicherweise etwas holen wollte, was er damals auf Kuba zurückgelassen hatte. Ach so, daran habe ich ja noch gar nicht gedacht. Wann haben Sie Ihren Schwager denn zum letzten Mal gesehen? Am Tag vor seiner Ermordung. Ich war bei ihm zu Hause und habe ihm meinen Wagen geliehen. Und Sie haben sich nicht für den folgenden Abend verabredet? Nein. Da wollte er aber einen Verwandten besuchen. Keine Ahnung, wer das gewesen sein könnte. Und Sie haben auch keine Ahnung, warum Miguel umgebracht wurde? Tja, ich würde mal sagen, er wurde überfallen und ausgeraubt. Ah ja? Und danach haben die Räuber ihn kastriert? Hm. Und den Wagen einfach stehen gelassen? Na, scheinbar. Es glaubt Ihnen doch kein Mensch, Fermín. Übrigens, haben Sie mit Ihrem Schwager noch mal über die Flucht gesprochen, die Sie geplant haben, als er in Madrid war? Worüber? Ich biss auf Granit. 10 Jahre Knast hatten ihn vorbereitet auf die Klippen des Lebens. Er fing an, den Überlegenen zu spielen und meine Geduld überzustrapazieren. Lassen Sie mich Ihnen einen guten Rat geben, Fermín. Sehen Sie bloß zu, dass Sie nichts mit dem Mord an Miguel zu tun haben, denn sonst werde ich dafür sorgen, dass Sie den Rest Ihres Lebens in einem Gefängnis, Bodybuilding oder was auch immer machen. Das schwöre ich Ihnen! So, Sie können jetzt gehen. Wiedersehen. Und danke für den guten Rat. Arschloch. Sekunde, was war das denn? Hm? Sehen Sie zu, dass Sie nichts mit dem Mord an Miguel zu tun haben. Ja, ist ja gut. Mann, du hast ja richtig die Fassung verloren. Ich wollte ihn nur aus der Reserve locken. Hör auf jetzt. Na gut. Und womit geht's jetzt weiter? Mit der Suche nach dem, was Miguel Forcade hier in Kuba gesucht hat. Hier, ruf Juan Emilio Fringens an. Frag, ob wir in einer Stunde mal vorbeikommen können. Ja. Tja, der Coronel wird wohl auf die Lösung des Falls noch eine Weile warten müssen. Sehen Sie zu, dass Sie... Mensch, hör auf jetzt, Manolo! Idiot. Lass mich kurz überlegen, mein Junge. Ist es ein ziemlich impressionistischer Matisse, auf dem Bäume zu sehen sind, vom Wind gepeitscht, an einer menschenleeren Straße, im Hintergrund ein gelber Fleck, der einen Hund darstellen könnte? Den Hundefleck habe ich nicht bemerkt, aber ich glaube, das ist das Bild, ja. Es heißt Herbstlandschaft. Also da hängt das jetzt. Wieso weiß ich nicht, dass der es hat, dieser Gomez? Einst war Juan Emilio Fringens Kubas bedeutendster Kunstkritiker gewesen. Und auch heute noch war der Alte die bestinformierte Person, was verschwundene Kunstwerke und ihre möglichen Märkte anging. Ich freue mich, dass du zu mir gekommen bist. Dieser Matisse hat mich nämlich seit 30 Jahren beschäftigt. Der muss heute mindestens 4 oder 5 Millionen Dollar wert sein. Dupont. Es ist ein außergewöhnliches Bild. Eins der letzten aus der postimpressionistischen Phase des Malers. Juan Emilio Fringens kannte die ganze Geschichte des Gemäldes. Seinen Weg von Paris nach Kuba, jeden Besitzerwechsel. Als die letzten offiziellen Besitzer Kuba verlassen hatten, gab es zwar Gerüchte über den Verbleib der Herbstlandschaft, aber niemand hatte sie je wieder gesehen. Ich muss rauskriegen, wem das Haus in Miramar gehört hat, wo es damals beschlagnahmt wurde. Vielleicht können wir dann die Geschichte des Gemäldes vollenden. In dem besagten Haus befanden sich übrigens noch andere Bilder. Auch ein Goya, hat man mir erzählt. Interessant. Auf Kuba gab es nämlich drei Goyas. Und wenn der, von dem du sprichst, in Miramar beschlagnahmt wurde, muss er dem Garcia Abreus gehört haben. Ah, danke. Sagen Sie, sind Sie sicher, dass auf dem Matisse ein gelber Fleck ist, den man für einen Hund halten könnte? Ja, er ist kaum zu sehen, aber er ist da, todsicher. Wieso habe ich dann den verdammten Hund nicht gesehen? Mir fällt sonst jeder Straßenköter auf. Hier, nimm mal den Stapel. Oh, noch einer. Grundbucheinträge. Na toll, das liebe ich. Garcia Abreu. Nichts. Ach, Stefan Manolo, hast du dir den Matisse genau angesehen? Na klar, aber ist da kaum was drauf zu erkennen. Du bist vielleicht ein Ignorant, Manolo. Das ist Postimpressionismus. Egal. Hast du den Hund gesehen? Den gelben Hund? Mhm. Von dem Fringens sprach? Genau den. Tut mir leid, ich kann mich beim besten Willen nicht erinnern. Oh, na schön. Suchen wir eben weiter. Oder besser, du suchst weiter. Ach was? Ja. Naja, immerhin hast du es fast eine Stunde in dem Staub und dem Papier ausgehalten. Und ich finde, das reicht. Ich kann das einfach nicht. Guck mal, ich krieg schon Ausschlag. Ich gehe jetzt zu diesem Riberon. Adrian, Miriam hat mir erzählt, dass sie mit ihr verlobt waren. Vor 1000 Jahren. Und wie es scheint, sind Sie bis heute gute Freunde geblieben. Ja, wir sind Freunde. Seit 1000 Jahren. Vielleicht können Sie mir ja helfen. Miriam und Fermin sind wohl recht schwierige Menschen. Ich glaube fest, dass sie Dinge wissen, die zur Klärung des Mordes an Miguel Forcade beitragen könnten, sie aber aus irgendwelchen Gründen verschweigen. Sie wissen, was ich meine? Nicht so ganz, aber Sie haben recht. Miriam und Fermin sind sehr kompliziert. Allein schon über die Heirat von Miriam und Miguel könnte man einen Roman schreiben, einen schlechten. Was heißt das? Naja, Miriams Vater hat sie praktisch gezwungen, Miguel zu heiraten. Er hat sich zwar nie viel um seine Kinder gekümmert, aber dann hat er Miriam einfach an diesen über 20 Jahre älteren Bonzen verkuppelt. Und ich war aus dem Rennen. Wie haben Sie die Familie eigentlich kennengelernt? Durch Fermin. Wir haben zusammen gerudert in derselben Crew. Einmal habe ich ihn zu Hause besucht und so habe ich Miriam kennengelernt. Sie haben gerudert? Bis heute. Ich bin gern auf dem Wasser, wissen Sie. Hören Sie, diese Sache mit der Kastration, die ist sehr rätselhaft. Fällt Ihnen dazu was ein? Tja, was weiß ich. Was mit Religion, schwarze Magie oder so? Nein, ich glaube, da liegen Sie falsch. Haben Sie denn eine Vermutung, was Miguel auf Kuba wollte? Nein. Natürlich nicht. Aber er nahm die Gelegenheit wahr, so richtig vom Leder zu ziehen. Er konnte Miguel nicht ausstehen. Schon wegen Miriam. Ich glaube, Miguel wurde von niemandem gemocht. Jeder hatte ein Hühnchen mit ihm zu rupfen. Miguel Forcade war eines der größten Arschlöcher auf diesem Planeten. Wieso bist du denn schon hier, Manolo? Weil ich was gefunden habe. Ist nicht wahr. Er hatte den Grundbucheintrag der Garcia Abreu Villa und das Verzeichnis der beschlagnahmten Wertgegenstände gefunden. Mit Datum Mai 61. Unterzeichnet von Forcade. Allerdings waren die Gemälde dort nicht aufgeführt. Angeblich müssen solche Objekte auf einem gesonderten Blatt bei der Behörde für nationale Kulturgüter angegeben werden. Aber ein solches Blatt hat nie existiert. Wenn du mich fragst, haben die den Matisse direkt an den Genossen Gomez verschachert. Glaubst du? Ja, und ich glaube noch was anderes. Nämlich, dass Forcade Gomez vor 28 Jahren nach Strich und Faden beschissen hat. Aber er hat ihm doch ein Bild im Wert von fast 4 Millionen Dollar für 500 Pesos verkauft. Falsch. Er hat ihm ein Bild verkauft, das keine 10 Pesos wert ist. Ich wette, dass es kein Verzeichnis der Gemälde gibt, weil alles, was in der Villa gefunden wurde, Fälschungen war. Forcade hat sich nicht täuschen lassen. Er hat die Situation ausgenutzt, um die Fälschungen als Originale zu verkaufen. Mein Freund, Professor Fringenzi, ist Kunstkritiker. Herr Professor? Er möchte sich mal Ihren Matisse ansehen. Das Bild beschäftigt Sie, nicht wahr? Ein Matisse ist ein Matisse. Ja. Erst recht, wenn er in Havanna hängt. Dort hängt es, Herr Professor. Bitte schön. Ah ja, danke. Haben Sie was über Miguels Tod herausgefunden? Möglicherweise, ja. Heißt was? Der Hurrikan. Ja, das muss es wohl sein. Wie finden Sie es, Maestro? Haben Sie die Expertisen? Aus Paris und New York, ja. Könnte ich sie mal sehen? Selbstverständlich. Hier, bitte, Maestro. Danke. Unglaublich. Es ist wirklich unglaublich. Was ist daran so unglaublich? Ja, die Expertisen sind echt. Ja. Aber das Gemälde ist so falsch wie ein 20-Peso-Schein mit dem Konterfei von Mario Conde. Ist das nicht unglaublich? Der Matisse an der Wand bei Gomez ist also eindeutig eine Fälschung? Eindeutig, ja. Kommentarlos hörte sich Coronel Molina die Geschichte des langen Weges einer falschen Herbstlandschaft an, die es nur deshalb gab, weil auch eine echte existierte, deren Schicksal allerdings nach wie vor im Dunkeln lag. Demnach haben die Abreus also das Original außer Landes geschafft. Sieht ganz so aus. Aber als Forcade merkte, dass das Bild, das sie in der Villa gefunden hatten, eine Fälschung war, witterte er wohl ein tolles Geschäft. Und Sie glauben, Gomez ist der Mörder? Es wäre noch verfrüht, das zu sagen. Obwohl, das würde mir hervorragend in den Kram passen. Solche Typen wie den finde ich nämlich zum Kotzen. Aber er behauptet, er habe nicht gewusst, dass es sich um eine Fälschung handelt. Und wenn der die Wahrheit sagt, dann hätte er kein Motiv gehabt, oder? Ich lasse ihn für alle Fälle hier bei uns übernachten. Das kann ja nie schaden. Ja, ja, ja. Aber wenn Gomez es nicht war, wer zum Henker war es dann? Naja, ich hätte da noch Fermin Bodes im Angebot, Frau Krades Schwager. Der weiß, warum das Opfer nach Kuba gekommen ist, da bin ich sicher. Und wenn er das weiß, könnte er auch wissen, warum Forcade umgebracht wurde. Es würde mich nicht wundern, wenn Bodes der Mörder ist, aber ich krieg den Kerl einfach nicht zu fassen. Und, Forcades Frau? Die bringt mich aus dem Konzept. Die verschweigt Dinge, die sie weiß, dafür erzählt sie Dinge, nach denen niemand gefragt hat. Aber ich wette, dass der Mörder wusste, was Forcade in Kuba wollte. Und das dürfte das Motiv für den Mord gewesen sein. Nur das mit der Kastration, ja, das will nicht so recht zu dem Ganzen passen. So was hätte ich Miguel nie zugetraut. Er hat also ein gefälschtes Bild verkauft, sagen Sie? So ist es. Und Sie, Adrian, wussten also auch nichts von dem gefälschten Matisse? Nein, das sagte ich doch schon. Und auch nicht, dass Miguel deswegen nach Kuba gekommen war. Der ewige Freund tritt an, die Ehre der Dame mit angelegter Lanze zu verteidigen und nutzte gleichzeitig die Gelegenheit, seiner Abneigung gegenüber Miguel Ausdruck zu verleihen. Sie sehen ja einer, der gefälschte Bilder verkauft, die nicht mal ihm gehören. Adrian, bitte. Und es gibt bestimmt noch mehr offene Rechnungen, die in Kuba auf ihn gewartet haben. Deswegen hat er Angst, sich auf der Straße blicken zu lassen. Verstehen Sie? Ja, ja, ich verstehe. Ich soll in alle Richtungen ermitteln, denn jeder, den Miguel Forcade reingelegt hat, kann der Mörder sein, stimmt's? Tja. Gut, ich würde mir allerdings etwas mehr Unterstützung von Ihnen erwarten, Signora. Ich meine, Sie haben Ihren Mann doch geliebt, oder? Trotz allem. Ihr seid doch beide gleich. Hackt auf einem Toten rum. Wann kann ich Kuba verlassen, Teniente? Geben Sie mir noch 2 Tage. Als ich die Villa verließ, begegnete ich Miguels Vater, Dr. Alfonso Forcade. In der Einsamkeit seines Gartens wirkte der alte Mann wie ein Prophet, herausgefallen aus der Zeit. Sie haben einen sehr schönen Garten. Er ist sehr schön, ja. Deswegen versuche ich jeden Tag hierher zu kommen, um zu sehen, wie meine Pflanzen wachsen. Ach, dieser Duft, wunderbar. Eine der wenigen Freuden, die mir noch bleiben. Oh. Er wirkte zerbrechlich, aber seine Augen leuchteten, als wir über den Garten, seinen Beruf und die Botanik redeten. Es tat mir leid, den Mord an seinem Sohn ansprechen zu müssen. Er hat mit dem Feuer gespielt und manchmal kommt man daran um. Als er nach Kuba zurückkam, ahnte ich, dass etwas Schlimmes passieren würde. Haben Sie denn irgendeinen Verdacht? Es wäre nicht richtig, einen Verdacht zu äußern und Sie dadurch zu beeinflussen. Ich schlage vor, Sie gehen Ihren Ermittlungen nach und wenn Sie das Gefühl haben, gegen eine Mauer anzurennen, dann kommen Sie zu mir und wir tauschen unsere Meinungen aus. Wie finden Sie das? Gut. Ich hatte den Eindruck, dass er etwas wusste, etwas Wichtiges. Und dann behauptete er, meine Gedanken seien vollkommen transparent. Und dass ich gerade an ein Gemälde gedacht hätte. Darauf sind Bäume zu sehen. Allerdings ist alles ein wenig verschwommen, nicht wahr? Ja, klar. Es handelt sich ja auch um eine impressionistische Landschaft. Das konnte doch kein Zufall sein. Der Verlauf des meteorologischen Phänomens hat sich dahingehend entwickelt, dass es jetzt eine drohende Gefahr für die westlichen Provinzen Kubas darstellt. Und er kommt genau. Genau auf uns zu. Das Atmen fiel ihm schwer, wurde fast unmöglich. Als der Schmerz kam, bevor er das Bewusstsein verlor, begriff er, dass er verwundet war, dass er sich nicht bewegen konnte und dass vielleicht sehr bald alles vorbei sein würde. Guten Morgen, Coronel. Ich habe eine Bitte. Die wäre? Bitte bestätigen Sie mir noch einmal, dass ich bei meinen Ermittlungen freie Hand habe. Und für was genau wollen Sie nun meinen Segen, Conde? Manchmal muss man Druck machen, um die Wahrheit auszugraben. Wenn Miriam erst einmal abgereist ist, was mache ich dann? Und ich habe nur noch genau 9 Stunden Zeit, um Ihnen die Lösung dieses Falles zu präsentieren, Coronel. Ja. Das war Ihre Vorgabe. Ja, ich erinnere mich. Na schön, machen Sie, was Sie für nötig halten. Sie haben freie Hand. Niemand will Sie einsperren, Miriam. Es sei denn, Sie haben etwas getan, weshalb Sie eingesperrt gehören. Und was könnte ich getan haben? Das weiß ich eben nicht. Nur eins weiß ich sicher, Sie wissen viel mehr, als Sie mir bisher gesagt haben. Was soll ich Ihrer Meinung nach wissen? Zum Beispiel, was Miguel auf Kuba wollte. Das habe ich Ihnen doch schon mehrfach erzählt. Er wollte zu seinem todkranken Vater. Deswegen hat er ja auch die Einreisegenehmigung bekommen. Sie bleibt dabei, sie mauert. So kam ich nicht voran. Fermin würde nicht sagen, was ihn belasten könnte. Und Gomez war heute Morgen nach Hause geschickt worden, nachdem er 100-mal geschworen hatte, nichts über seinen gefälschten Matisse gewusst zu haben und auch nicht, wohin Miguel Forcade nach seinem Besuch bei ihm gefahren war. Ich muss versuchen, Sie langsam weich zu kochen. Tut mir leid, Miriam, aber Sie werden jetzt ein wenig hier warten müssen. Und wenn ich zurückkomme, dann setzen wir unser Gespräch fort, ja? Entschuldigen Sie, dass ich Sie noch einmal belästigen muss. Aber wir müssen uns unterhalten. Unbedingt. Tja, sind Ihnen denn wirklich alle Wege versperrt? Ja, aber das wissen Sie doch. Und Sie sind der Einzige, der den Schlüssel zur Wahrheit hat. Wie Petrus. Bitte, Doktor. Wenn Sie es wissen, sagen Sie es mir. Was hat Ihr Sohn nach so vielen Jahren hier in Kuba gewollt? Haben Sie schon mal etwas von der Galeone von Manila gehört? Nein. Er erzählte mir die Odyssee einer goldenen Statue des Buddha, die aus der Tang-Dynastie stammte. Sie hatte also schon so etwa 1000 Jahre auf dem Buckel, ehe sie Anfang des 17. Jahrhunderts in den Besitz der Spanier und mit eben jener Galeone nach Kuba gelangte. Aber wo gibt's denn da nun einen Zusammenhang mit Miguel? Geduld, Teniente, Geduld. Dazu kommen wir. Die Statue hatte ein Goldnettogewicht von 14 Kilogramm und war 45 Zentimeter hoch. Können Sie sich das vorstellen? 14 Kilogramm? Ja. Schon aufgrund des Goldgewichts war die Statue unvorstellbar wertvoll. Dr. Forcades Geschichte war lang und enthielt erstaunliche Details. Den letzten bekannten Besitzern einer Familie Riva, steinreichen Leuten, wurde die Statue gestohlen, bevor sie sich 1959 in die Schweiz absetzten. Seitdem hatte es von dem Buddha keine Spur gegeben. Im Haus der Familie Mena y Carbó, die ganz in der Nähe der Rivas gewohnt hatte, fand Miguels Behörde 1962 einen Schreibtisch aus der Werkstatt eines Schülers von Boulle. Dem berühmten französischen Kunststeiner. Ja, Boulle, ja. Miguel kaufte den Schreibtisch und schenkte ihn mir. Per Zufall fand ich einen Federmechanismus, durch den sich ein Hohlraum öffnen ließ. Und was weiter? Er enthielt unter anderem eine Art Lageplan, auf dem eine bestimmte Stelle mit einem Kreuz und dem Wort Buddha markiert war. Ich zeigte Miguel den Plan. Er lachte nur und sagte, das führe uns bestimmt zu einem Piratenschatz. Und dann war die Sache erst einmal vergessen. 16 Jahre später, also erst 1978, sagte Miguel mir die Wahrheit. Das Kreuz auf dem Plan bezeichnete die Stelle, an der die Statue eines Buddhas aus massivem Gold vergraben war. Von der Galeone von Manila. Ja. Er gestand mir, dass er die Statue aus dem Garten der Familie Mena y Carbó ausgegraben und in unserem Garten wieder vergraben hatte. Er gab mir einen Plan, der so aussah wie der, den ich damals gefunden hatte und bat mich, ihn in dem Geheimfach aufzubewahren. Ich glaube, hier ist nichts, Conde. Doch. Habt ihr die Entfernungen auch richtig ausgemessen? Na klar, haben wir die Entfernungen richtig ausgemessen, Herr Gregor. Los, weitermachen, Jungs. Nicht aufgeben jetzt. Und wenn ihn jemand schon rausgeholt hat? Den hat keiner rausgeholt, verdammt nochmal. Na los, weg da, ihr Versager. Lass mich mal ran. Gib her. Dr. Forcade! Dr. Forcade, wir haben den Buddha! Ah, Senor Bodes. Wollen Sie mir mal verraten, was ist... Ich werde Ihnen 1000 Dinge verraten. Und als erstes verrate ich Ihnen, dass Sie und Miriam unter Mordverdacht stehen. Sie bleiben beide so lange in Haft, bis Ihre Unschuld bewiesen ist oder Sie im Gefängnis vermodern. Klar soweit? Wieso Mordverdacht? Sie werden verdächtigt, Miguel Forcade ermordet zu haben. Ich weiß nämlich jetzt, was Ihr Mann hier in Kuba wollte. Zurzeit wird der goldene Buddha, der im Garten Ihres Hauses vergraben war, auf seine Echtheit untersucht. Ein goldener Buddha? Aber ich weiß wirklich nicht, wovon spricht der Fermin? Ach, das wissen Sie nicht? Nein. Miriam, tischen Sie mir bitte nicht noch mehr Lügen auf und hören Sie auf, mich für blöd zu halten. Sagen Sie es ihr, Fermin. Ich sollte wohl etwas sehr Wertvolles für deinen sauberen Mann außer Landes bringen. Nur wusste ich weder, was es war, noch wo es sich befand. Ach, und das soll ich Ihnen glauben? Ach, glauben Sie doch, was Sie wollen. Also, wenn Sie nicht wussten, was Ihr Schwager aus Kuba rausschmuggeln wollte und Sie nicht ermordet haben, sind Sie aus dem Schneider. Eine goldene Buddha-Statue? Und wenn Sie, Miriam, auch nichts von der Statue wussten und Ihren Mann nur so nach Kuba begleitet haben, dann liegt bei Ihnen auch nichts Strafbares vor. Aber wenn ich das glauben soll, dann müssen Sie mir schon was erzählen, was mich wirklich überzeugt. Na? Was ist? Einer von Ihnen wird doch wohl eine passende Geschichte parat haben, oder nicht? Also... Fermin. Also nachdem Miguel sich abgesetzt hatte, war geplant, dass meine Schwester und ich mit einem Boot das Land verlassen. Ich sollte mich hier um alles kümmern und Miguel würde mir in einem Brief mitteilen, an welcher Stelle er etwas aufbewahrt hatte, das uns alle drei auf einen Schlag reich machen würde. Auch wenn Miguel immer ein falscher Hund gewesen war, ich wusste, er würde mich nicht aufs Kreuz legen. Wir kannten uns zu gut. Außerdem hatte er mich in seine Pläne eingeweiht und das... Ja, nicht mal Miriam wusste davon. Ja, aber warum hast... Aber dann kamen sie ja leider in den Knast. Ja. Miguel muss wohl fast verrückt geworden sein. Vor 3 Monaten, als ich vorzeitig entlassen wurde, habe ich Miguel angerufen. Und er hat mir gesagt, dass er so schnell wie möglich nach Kuba kommen würde, um mir zu helfen, meine Ausreise vorzubereiten. Als Miguel da war, gab er seinem Schwager wohl zunächst nur die nötigsten Informationen. Ich wusste nur, es ging um enorm viel Geld. Da ich aber auf Bewährung freigekommen war, musste ich vorsichtig sein. Also schlug ich Miguel vor, einen dritten Mann einzuschalten. Und dachte an Adrian Riberon. Er war der Einzige, dem ich voll vertrauen konnte. Miguel passte das natürlich überhaupt nicht klar, aber am Ende konnte ich ihn doch davon überzeugen, dass er der Richtige war. Und Adrian? Sie vereinbarten also am Donnerstag mit Miguel bei ihm zusammenzukommen? Ja. Ja, er erklärte sich einverstanden und wir verabredeten uns zu dritt für Donnerstagabend, 9 Uhr. Aber Miguel kam nicht, weder um 9 noch später. Ich wusste nur, dass er vorher noch bei Gomez de la Peña vorbeifahren wollte. Also rief ich bei dem Alten an. Der sagte mir, Miguel sei also gegen 7:30 bei ihm weggefahren, um einen Verwandten aufzusuchen. Also warteten wir weiter. Doch er schien wie vom Erdboden verschluckt. Ja, und? Überzeugt Sie meine Geschichte? Oder glauben Sie etwa immer noch, dass ich von der Statue wusste, aber so bescheuert war, sie dazulassen, wo Miguel sie vergraben hatte? Natürlich nicht. Zwischen dem getäuschten Gomez de la Peña und den immer nur zur Hälfte unterrichteten Fermín Baudés trat jetzt Adrián Riberón mit all seiner Eifersucht und dem aufgestauten Hass. Zu ihm hätte Miguel Forcade am Donnerstagabend kommen sollen, war er aber nicht. Wirklich nicht. Ich hatte so ein bohrendes, fast schmerzhaftes Gefühl in der Brust. Sie warten hier, bis ich zurück bin. Ich habe was zu erledigen. Aber... Manolo! Lass dir einen Durchsuchungsbeschluss für Adrián Riberons Wohnung geben und ruf El Greco. In 10 Minuten ist Abflug, klar? Was machen Sie denn hier? Wir möchten uns bei Ihnen umsehen. Und warum das? Laut Fermín Baudés wollten Sie illegal das Land verlassen. Wir möchten nachschauen, ob Sie mit den Vorbereitungen begonnen haben. Hier ist der Durchsuchungsbeschluss. Das ist doch Schwachsinn. Keineswegs. Los, Jungs, an die Arbeit. Moment, Sie können doch hier nicht einfach... Nun regen Sie sich mal nicht auf. Lassen Sie uns mal die Arbeit machen. Was genau suchen wir eigentlich, Conte? Keine Ahnung. Irgendwas, das man braucht, um den Atlantik zu überqueren. Und vor allem irgendein Indiz dafür, dass Miguel Forcade am Tag seines Todes hier war. Wir kämmten das Haus durch. Nichts. Absolut nichts. Zimmer für Zimmer. Null. Sucht weiter. Warte mal, komm. Womit soll Forcade erschlagen worden sein? Leck mich. Ein Baseballschläger. Obwohl die Blutspuren abgewischt worden waren, wiesen die anschließenden Untersuchungen ihn eindeutig als Mordwaffe aus. Das Blut, das am Schläger und auf dem Boden des Geräteschuppens nachgewiesen wurde, stammte von Forcade. Alle Fingerabdrücke stammten von Adrian. So, und jetzt sagen Sie mir bitte, wie und warum haben Sie ihn umgebracht? Ich habe ihn umgebracht, weil er Miriam schlagen wollte. Oh, bitte, ganz einfach nur die Wahrheit. Das ist die Wahrheit. Miguel und Fermín sollten am Donnerstagabend um 9 bei mir sein. Fermín hatte mit mir über die Möglichkeit gesprochen, das Land mit einem Boot zu verlassen und dabei etwas Wertvolles mitzunehmen. Dafür wollten sie mir in Miami $100.000 geben. Nicht schlecht. Ich habe zugesagt, hauptsächlich, weil ich dann in Miriams Nähe sein würde. Es war eines der traurigsten Geständnisse, die ich je zu hören bekommen hatte. Miriam war am Donnerstag zu ihm gekommen und hatte ihm von dem Matisse erzählt, den Miguel bei Gomez abholen wollte und den Adrian und Fermín mit dem Boot außer Landes schaffen sollten. Sie unterbreitete ihm gerade die Idee, das Bild zu stehlen, als Miguel überraschend auftauchte. Als ich die Tür öffnete, stürmte Miguel an mir vorbei und schrie, Wo ist die Schlampe? Oh, bei dem Gedanken, dass er Miriam etwas antun könnte, bin ich völlig durchgedreht. Ich habe den Baseballschläger gepackt und Miguel angeschrien, er solle keinen Schritt weitergehen. Ich dachte, er wolle sich auf mich stürzen und da habe ich zugeschlagen. Nach dem ersten Schock hatten sie beschlossen, so zu tun, als sei Miguel nie dort gewesen. Miriam hatte ihm noch geholfen, die Leiche in den Geräteschuppen zu schaffen, bevor sie mit Fermins Auto, das Miguel sich ja geliehen hatte, wegfuhr. Dann kam Fermin. Als Miguel verständlicherweise bis 22:30 nicht auftauchte, ging er wieder. Adrian benutzte später Fermins Wagen, um die Leiche ins Meer zu werfen. Aber sagen Sie, Adrian, warum haben Sie ihn kastriert? Keine Ahnung. Ich glaube, ich habe gedacht, dass ich die Polizei auf eine falsche Fährte locken könnte. Das ist mir einfach so in den Sinn gekommen, ganz plötzlich. Und warum um alles in der Welt haben Sie den Baseballschläger aufbewahrt? Er war ein Geschenk von Miriam damals. Ich hatte ihn ihr gezeigt und deshalb lag er noch im Schlafzimmer. Dann... Aha. Ich konnte ihn einfach nicht wegwerfen. Verstehen Sie das? Tja. Na? Das, was ich gesehen habe, stimmt mit Adrians Aussage überein. Alles andere kann ich nicht beurteilen. War es nicht so, dass Sie beschlossen hatten, Ihren Mann umzubringen, um sich das Bild anzueignen? Nein, ich wollte mich von ihm trennen, sobald wir das Bild gehabt hätten. Das leider eine Fälschung war. Und mit dem er auch mich getäuscht hat. Und warum haben Sie den Verdacht auf Ihren Bruder lenken wollen? Weil er nichts damit zu tun hatte. Ihm konnte man nichts anhängen und ich hätte genug Zeit gehabt, das Land zu verlassen. Dass sie auf Adrian kommen würden, war unwahrscheinlich. Aber das mit der Buddha-Statue, das wussten Sie, oder? Ach, wie oft soll ich Ihnen noch sagen, dass ich es nicht wusste? Miguel hat mich belogen. Er hat niemandem vertraut. Er hatte keinen einzigen Freund. Oh, der Ärmste. Und wovon wollten Sie und Adrian in den Vereinigten Staaten leben? Wovon? Von dem Geld, das wir für das Bild gekriegt hätten. Aber ich hätte Miguel auf jeden Fall verlassen. Auch wenn ich unter einer Brücke hätte schlafen müssen. Schade, dass das alles so enden musste. Schade? Schade? Für wen? Für Adrian. Und für mich. Mehr als 5 Millionen. Unglaublich. Fast auf die Minute pünktlich hatte ich Molina meinen Bericht vorgelegt. Angeblich war der Buddha noch viel mehr wert, als Miguel gesagt hatte. Zufrieden? Natürlich bin ich zufrieden, Teniente. Ich habe mich nicht geirrt, als ich Ihnen den Fall übertragen und Ihnen alle Freiheiten eingeräumt habe. Das ist unglaublich. In 3 Tagen haben Sie ein Bild gefunden und entdeckt, dass es gefälscht ist. Haben eine seit Jahrzehnten verschollene Statue wiedergefunden und einen Mord aufgeklärt, der letztlich in keinem Zusammenhang mit dieser millionenschweren Skulptur steht. Wenigstens nicht direkt. Ich habe mein Versprechen gehalten, Coronel. Jetzt sind Sie dran. Aber haben Sie sich das auch gut überlegt, Teniente? Ich glaube, Ihre Zukunft liegt hier. Sie haben mir bewiesen, dass Sie ein hervorragender Polizist sind. Er wollte es einfach nicht kapieren. Ich musste ihm nochmal darlegen, dass das hier für mich vorbei war. Dass ich endlich schreiben wollte. Untergründig. Ja, untergründig. Und berührend. Das ist das, was ich möchte. Nichts anderes. Also, bitte, Cornel. Das will mir einfach nicht in den Kopf. Tja. Hier, Teniente. Danke. Warum schreiben Sie solche Dinge über mich, Coronel? Haben Sie sich das Datum angesehen, Teniente? Da steht der 4. Oktober. Heute ist aber der 9. Und? Die Unterschriften? Ich konnte es kaum glauben. Da standen die Unterschriften von Coronel Alberto Molina und Major Antonio Rangel. Es ist sehr schade, Sie als Mitarbeiter zu verlieren. Aber ich habe kein Recht, Sie hier festzuhalten, nicht wahr? Also entschloss ich mich, Major Rangel zu bitten, dieses Schreiben zu verfassen mit dem Datum von vor einer Woche. Das Lob verdanken Sie ihm. Meine Aufgabe war es lediglich, Ihrem Gesuch stattzugeben. Ach ja, und alles Gute. Danke, Coronel. Glückwunsch, Kleiner. Du bist jetzt stolze 36. Ja. Prost. Prost, auf die Freiheit. Ach, stell dir vor, ich bin jetzt ein freier Mann. Jetzt komm, da drin warten schon deine Gäste. Dünner, warte mal. Ich muss dich was fragen. Wenn ich über dich und über die Jungs da drin, na über uns eben, was schreibe, ja, und beschissene Dinge sage, bist du dann sauer? Was denn für beschissene Dinge? Naja, dass du als Krüppel aus dem Krieg gekommen bist zum Beispiel. Dass meine große liebe Tamara einen korrupten Politiker geheiratet hat und nun Witwe ist. Ach, und das schreib doch, was du willst. Aber streng dich an, okay? Und jetzt komm endlich. Rein mit dir. Vielleicht mein schönster Geburtstag. Alle waren da. Sogar Tamara. Und dann schon sehe ich es. Endlich. Die Geschichte von Dünn. Die muss ich jetzt fertig kriegen. Und die Welt. Das Meer der Illusionen von Leonardo Padura. Aus dem kubanischen Spanisch von Hans-Joachim Hartstein. Bearbeitung Barbara Engelmann. Die Rollen und ihre Darsteller: Mario Conde, Udo Wachtfeitel. Manolo, Tim Seifi. Coronel Molina, Rainer Bock. Miriam Forcade Alvarez, Beate Pfeiffer. Adrian Riveron, Philipp Moog. Fermín Budes Alvarez, Michael Roll. Gerardo Gómez de la Peña, Jochen Striebeck. In weiteren Rollen: Wolfgang Hinze, Horst Sachtlieben, Malte Friedrich, Heinrich Schmieder, Helmut Stange und Robert Valentin Hofmann. Technische Realisation: Jochen Schäfter und Ralf Gunzelmann. Regieassistenz: Martin Heindl. Regie: Thomas Leutzbach. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2008. Dramaturgie und Redaktion: Ursula Schriegel.